Erster Agrippa sagte zu Paulus, du darfst jetzt für dich selbst sprechen. Paulus streckte die Hand aus und begann zu reden. Zweiter, ich bin froh, König Agrippa. Ich darf mich heute vor dir verteidigen. Die Juden klagen mich wegen vieler Dinge an. Dritter, du kennst die jüdischen Sitten und Streitfragen sehr gut. Darum bitte ich dich, mir geduldig zuzuhören. Vierter, alle Juden kennen mein Leben von Anfang an. Sie wissen, wie ich in meinem Volk und in Jerusalem lebte. Fünfter, sie kennen mich schon lange. Sie können bezeugen, dass ich als Pharisäer lebte. Das war die strengste Gruppe unserer Religion. Sechster, jetzt stehe ich vor Gericht. Es geht um die Hoffnung auf Gottes Versprechen. Siebter, Gott gab dieses Versprechen unseren Vorfahren. Unsere 12 Stämme hoffen darauf. Sie dienen Gott Tag und Nacht. Wegen dieser Hoffnung klagen mich die Juden an, mein Fürst. Achter, warum haltet ihr es für unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Neunter, ich dachte früher, ich müsste Jesus von Nazareth stark bekämpfen. Zehnter, das tat ich auch in Jerusalem. Ich brachte viele Gläubige ins Gefängnis. Ich bekam die Erlaubnis von den Hohenpriestern. Wenn sie getötet wurden, stimmte ich zu. Elfter, in allen Synagogen zwang ich sie oft, schlecht über Jesus zu reden. Ich verfolgte sie sehr eifrig. Ich verfolgte sie sogar in fremde Städte. Zwölfter, so reiste ich auch nach Damaskus. Ich hatte die Erlaubnis und Zustimmung der Hohenpriester. Dreizehnter, unterwegs sah ich, König, mitten am Tag ein Licht vom Himmel. Es war heller als die Sonne. Es leuchtete mich und meine Begleiter an. Vierzehnter, wir alle fielen zu Boden. Ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Sol, Sol, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, Widerstand zu leisten. Fünfzehnter, ich fragte, wer bist du, Herr? Der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Sechzehnter, aber steh auf. Ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst Zeuge sein von dem, was du gesehen hast. Du sollst auch Zeuge sein von dem, was du noch sehen wirst. Siebzehnter, ich werde dich von deinem Volk und von den anderen Völkern senden. Achtzehnter, du sollst ihre Augen öffnen. Sie sollen sich von der Dunkelheit zum Licht wenden. Sie sollen sich von der Macht des Bösen zu Gott wenden. Dann bekommen sie Vergebung für ihre Sünden. Sie werden Teil der Heiligen durch den Glauben an mich. Neunzehnter, König Agrippa, ich war diesem himmlischen Befehl gehorsam. Zwanzigster, ich predigte zuerst in Damaskus und Jerusalem. Dann im ganzen Land Judäa und bei den anderen Völkern. Ich sagte ihnen, sie sollen ihre Sünden bereuen. Einundzwanzigster, deswegen nahmen mich die Juden im Tempel fest. Sie versuchten, mich zu töten. 22. Gott hat mir bis heute geholfen. Darum stehe ich hier und spreche. Ich spreche zu allen Menschen, ob klein oder groß. Ich sage nur, was die Propheten und Moses sagten. 23. Sie sagten, dass Christus leiden muss. Er wird als Erster von den Toten auferstehen. Er wird Licht bringen für sein Volk und für die anderen Völker. 24. Als Paulus sich so verteidigte, rief Festus laut, Paulus, du bist verrückt. Zu viel Lernen macht dich verrückt. 25. Paulus antwortete, ich bin nicht verrückt, hochgeehrter Festus. Ich spreche die Wahrheit und bin vernünftig. 26. Der König weiß das alles. Darum spreche ich offen zu ihm. Ich glaube nicht, dass er nichts davon weiß. Diese Dinge sind nicht im Geheimen passiert. 27. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. 28. Agrippa sagte zu Paulus, du willst mich schnell zu einem Christen machen. 29. Paulus sagte, ich wünschte mir von Gott, dass alle so wären wie ich. Nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören. Nur diese Ketten sollen sie nicht haben. 30. Der König stand auf. Auch der Statthalter, Bernike und ihre Begleiter standen auf. 31. Sie gingen weg und sprachen miteinander. Sie sagten, Dieser Mann hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient. 32. Agrippa sagte zu Festus, dieser Mann hätte frei sein können. Aber er hat den Kaiser um ein Urteil gebeten.